Ich meine, dass unsere deutsche Sprache schön genug ist und dass wir uns unsere Musik nicht aus dem Ausland holen müssen. Und deswegen singe ich nur deutsche Lieder. Herzlich willkommen im Querulantenstall. Melodie für Millionen, Kunstmusik vom rechten Rand. Hast die Raden, die wir vertonen. Da kann euch Wurzeln für die Motivation. Euch Handtat in unsere Munition. Und Liebe offenbar nicht Schrift und Ton. Und fertig ist das Liedchen schon. Damen und Herren, verehrte Richter und auch Henker, da sind wir mal wieder mit neuen Texten für Querdenker. Radikale Noten, die erklingen. Musik an Mauern zum Einsturz bringen. Sie führen, der kommt uns ja entgegen. Denn so lernen ja die Kinder schon bei Zeiten, ihrer höchst zweifelhaften Auffassung von Demokratie kennen.